Was bedeutet Har Sinai? Das heißt Berg Sinai. Das ist der Berg, von dem aus Sina ausgestrahlt wurde. Das ist der Hass gegen die Völker der Welt. Shabbat, Foliant 89 C1. Wohin die Juden auch kommen, sie müssen sich zu Herrschern über die Herren machen. Sanhedrin, Foliant 19 C2. Der Messias wird den Juden die Herrschaft über die Welt geben und alle Völker werden unterjocht. Sanhedrin, Foliant 88 C2 und Foliant 99 C1. Der Allerheiligste sprach zu den Israeliten: Ihr habt mich als den alleinigen Herrscher der Welt anerkannt, deswegen mache ich euch zu den einzigen Herrschern der Welt. Schaniga, Foliant 3a und 3b. Den Besten unter den Nichtjuden tötet. Abonazar 26b, Tosefot, Ermordung der jungen chilenischen Nazis. Es ist verboten, an Nichtjuden ohne Wucher zu leihen. Sanhedrin, Foliant 76, C2. Was ist eine Prostituierte, eine nichtjüdische Frau? Eben Haesa 6, 8. Dort, wohin die Juden kommen, ist es notwendig, dass sie sich als Herren einsetzen, und solange wir nicht die vollkommene Herrschaft erlangen, müssen wir uns als Exilierte ansehen, als Gefangene. Solange wir uns nicht des Ganzen bemächtigt haben, dürfen wir nicht aufhören zu rufen: Welche Qual, welche Schande! Sanhedrin, Foliant 104, C1. Nach der Lektüre dieser Zeilen kann es da noch jemanden geben, der sich darüber wundert, dass man die Juden, nachdem sie in großzügiger Weise von allen Nationen aufgenommen wurden, schon sehr bald als unerwünscht ansieht, sie verfolgt und ausweisen möchte? Der Grund des Antisemitismus in Deutschland und Österreich vor der Zeit Hitlers ist darin zu sehen, dass alle Berufe und der Handel sich in ihren Händen befand. Trotzdem riefen sie noch: Welche Qual, welche Schande! Der Selbsterhaltungstrieb der Nationen zwang sie dazu, sich zu wehren. Heute ist dieser Instinkt tot. Wenn der Messias, Davids Sohn, kommt, wird er alle Feinde auslöschen. Mayene Yeshua, Foliant 76 C1, der Atomkrieg. Der Prophet Jesaja kündigt an, dass der Herr ihn gesalbt hat, damit er den Israeliten sagt, dass ihnen alle Völker unterworfen werden und die Fremden arbeiten müssten, so dass die Kinder Israel keine schwere Arbeit verrichten brauchten und somit allein Gott im Gebet dienen können. Damit sie Zeit haben, dem gesegneten Gott zu dienen, müssen sie sich aller Güter der Völker bemächtigen. Maschmia Jeschue, Foliant 89, C4. Israel allein rechtfertigt die Schöpfung der Welt. Abramo Seba, Zero Hamor, Foliant 6, C4 des Jahres 1595. Im kommenden Geschehen werden die Juden die Welt besitzen und die Völker werden im Verderben beharren, während die Juden in Ewigkeit überleben. Nach dem Atomkrieg. Beim Lesen dieser Abschnitte, Auszüge aus alten und modernen jüdischen Schriften, versteht man, dass die Protokolle ein genauer Abglanz derselben und daher vollkommen wahrhaftig sind. Außerdem beweisen dies die vergangenen und jüngsten Tatsachen in der Geschichte. Julius Evola vermittelt uns einen Brief des Juden Baruch Levi an Karl Marx, dessen wirklicher Name Mardochai war. Das jüdische Volk in seiner Gesamtheit wird sein eigener Messias sein. Sehr wichtiges Thema, auf das wir zurückkommen werden. Seine Herrschaft über die Welt wird es durch die Vereinheitlichung aller anderen menschlichen Rassen erreichen. Man lese: Vermischung, erzwungenes Mestizentum, der Zeitpunkt, in dem wir uns gerade befinden. Sie wird erreicht durch die Beseitigung der Grenzen und der Monarchien, die die Bollwerke für die Eigentümlichkeiten sind, und durch die Einführung einer Weltregierung, Vereinte Nationen, Universalismus und so weiter, die den Juden überall die Bürgerrechte zuerkennt. In dieser neuen Organisation der Menschheit werden die Kinder Israel überall und ohne Widerspruch das führende Element sein, vor allem wenn es gelingt, die proletarische Masse unter ihrer Führung zu bekommen. Man lese hier Sowjetunion, in der alle Führungskräfte falsche Namen tragen und deren wirkliche Namen jüdische sind. Die Weltregierung wird ohne Schwierigkeiten in jüdische Hände kommen. Das Privateigentum wird sich in jüdischen Händen befinden. Wir werden allerorts das staatliche Vermögen verwalten. So wird sich das Versprechen des Talmud erfüllen. Das heißt, das Versprechen, dass die Juden bei Eintritt der messianischen Zeiten den Schlüssel zu allen Gütern aller Völker der Erde besitzen werden. Revue de Paris, 1. Juni 1928, Nummer 11, Seite 574. Im Verhältnis zu der Angelegenheit des Messias, der laut den Protokollen sich auf den König der jüdischen Welt vorbereitet, im Herzen der Synagogen und der Freimaurerlogen, ist es interessant zu wissen, was dies für den französischen Rabbiner Isidor Loeb, Sekretär der Allgemeinen Israelitischen Allianz, 1869 bedeutete. In seinem Buch »Die Literatur der Armen in der Bibel«, veröffentlicht in Paris 1892 auf Seite 218, schreibt er: »Man kann nicht mit Sicherheit behaupten, ob Jesaja an die Erscheinung eines Messias in Person gedacht hat. Wahr ist, dass wir Juden mit oder ohne einen König Messias den Mittelpunkt der Menschheit bilden, um den sich die Nichtjuden nach ihrer Bekehrung scharen werden. Die Völker werden sich vereinen, um dem Gottesvolk zu huldigen. Alle Reichtümer der Nationen werden auf das jüdische Volk übergehen. Die Nichtjuden werden sich uns zu Füßen werfen. Die Könige und die Prinzessinnen, ihre Ehenfrauen, werden uns dienen. Sie werden vor uns niederknien und den Staub von unseren Füßen lecken.« Jesaja 49, 23. Gott wird mit dem jüdischen Volk ein ewiges Bündnis eingehen und, wie bei David, wird das jüdische Volk über alle Völker herrschen. Außerdem wird die Rückgabe Jerusalems und das gelobte Land an das jüdische Volk eine große Rolle spielen. In diesem Zitat, wie im vorangegangenen, ist die Anregung, dass der Messias möglicherweise keine Person sein könnte, von großer Bedeutung. Dieser Messias oder König der Juden könnte von einer kollektiven Wesenheit der 1000 Arme und der 1000 Köpfe gebildet werden. Die Hydra oder Polyp des internationalen Judentums, weltweit über die von ihm allerorts kontrollierten Einrichtungen verteilt. Den Marxismus, die Sowjets, den Kapitalismus, die Multinationalen, Vatikan, die anderen Kirchen, Zentren des Okkultismus, die Freimaurerei, die Vereinten Nationen und so weiter. Und das alles von einem verborgenen geheimen Zentrum aus geleitet. Auch darf man die Möglichkeit eines persönlichen Messias nicht ausschließen, der, wie wir schon sagten, sich seit alters her in den Synagogen und den Logen vorbereitet, als eine Art monströsen Golems ohne Blut, eine arithmetische, erfundene, kybernetische, überunendliche Wesenheit. Vielleicht könnte es sogar ein elektronisches Gehirn, ein Roboter, der von ihnen gelenkt wird, sein. Auch die Möglichkeit der Einsetzung eines jüdischen Papstes in Rom kann nicht ausgeschlossen werden. Alles ist zu diesem Zeitpunkt der Erfüllung des tausendjährigen Planes schon möglich.